Der Vorsitzende der Organisation für Solidarität der Völker Asiens und Afrikas, Helmi El Hadidi, gab am 6. Mai zur Verurteilung der gruppenweisen Entführung der TVRK-Bürgerinnen durch die südkoreanischen Behörden eine Stellungnahme ab. Er hob hervor, das südkoreanische Regime habe die Agenten der Informationsamtes, die TVRK-Bürgerinnen, gruppenweise entführen lassen. Das sei eine schwere Verletzung der Würde und Souveränität der TVRK und eine ernsthafte politische Provokation für die Nord-Süd-Konfrontation und die Verschärfung der Spannung und ein inhumanes Verbrechen gegen die elementarsten Rechte in der Weltdeklaration der Menschenrechte und in den entsprechenden internationalen Menschenrechtskonventionen.